Eitelberg, Eitelberg, der Zug endet hier. Tante, hallo, Tantchen. Liebe Tante Klärchen, herzlich willkommen. Danke, Freddy. Ja, sag mal, warum trägst du denn den Koffer selbst? Das kommt gar nicht in Frage. Weil ich ihn noch tragen kann, Junge. So, lass dich ansehen. Bitte? Gibt's eigentlich auch Taxis auf dem Land? Ich sehe keins. Wir sind eine Stadt mit 15.000 Einwohnern, Tantchen. Hier, nehmen wir den so lange, ja? Ein Jaguar. Ich habe ihn ziemlich billig bekommen durch einen Amerikaner. Na, was heißt ziemlich billig? Du, Freddy, eins möchte ich jetzt schon klar machen. Kein Wort über Geld, mein Geld. Solange ich hier sein werde... Du bist eingeladen und mein Gast, Tantchen. Nicht wahr? Und ich habe den dummen Brief nicht bekommen, den du mir vor ein paar Wochen geschrieben hast. Vergessen. Junge Leute in deinem Alter, in deiner Position, die sollen sich selbst einmal den Kopf darüber zerbrechen, wie sie an Geld kommen, um sich ihre Existenz aufzubauen. Aber ich... Ich genieße meinen Lebensabend. Noch ein Jahr und ich bin 70. Und reich bin ich auch nicht, wenn du das geglaubt hast. Aber Tantchen, ich hätte nie... Und trotzdem wundere dich nicht, wenn deine Tante so verrückt ist und noch eine Weltreise unternimmt. Weltreise, du? Mhm. Jetzt bist du erst mal 3 oder 4 Wochen hier in Eitelberg bei deinem Neffen in der Engelapotheke. Und mein Chef, der Dr. Unkel, wird sich freuen, endlich mal mit einer gebildeten Dame Bridge spielen zu können. Der wird sich wundern nach der ersten Bridge-Party. Sag mal, was kostet denn so eine Weltreise? Ich sie mir vorstelle, $10,000. Dollar? Ich möchte nicht im Zwischendeck reisen auf einem Kohlendampfer. So, jetzt fahr gesittet, Manfred. Mir brauchst du nicht zu imponieren. So recht, Tantchen? Och, nenn mich nicht nur Tantchen. Ich bin die Schwester deines verstorbenen Vaters. Fahr langsamer, ich möchte noch leben. Noch ein Likörchen? Ah, nein, nein, danke, danke. 2 genügen. Ich bin Diabetikerin. Verzeihung, gnädige Frau. Ja, ja, Ihr Neffe deutet es mir an. Sind Sie in Behandlung? Ich spritze mich selbst seit 20 Jahren. Hab mich daran gewöhnt, wie ans Zähneputzen. Mein Offizium steht Ihnen zur Verfügung. Und bei Beschwerden unser Dr. Döttinger, ein vorzüglicher Praktiker, alte Schule. Mit seiner Gattin bald unser Bridge-Partner. Er wohnt drüben auf der anderen Seite am Markt. Wie stellt sich denn mein Neffe an? Ach, Manfred hat sich glänzend in unsere kleine Gesellschaft hier eingeführt. Als Apothekenprovisor und als wertvolles Mitglied unseres Casinos. Das freut mich. Und wie beurteilen Sie seine fachliche Qualität? Ebenso glänzend, gnädige Frau. Aha. Manfred hatte sich mit einem Paukenschlag hier bekannt gemacht. Im vergangenen Herbst hatte sich ein Kind mit Tollkirschen vergiftet. Dr. Döttinger war auf Patientenbesuch auswärts und die arme Frau rannte mit ihrem Kind hierher in die Apotheke. Manfred diagnostizierte sofort die Ursache der Vergiftung und gab das richtige Gegenmittel. Mhm. Ihr Neffe hat dem Kind zweifellos das Leben gerettet. Ach, kein Wort darüber hat er mir nach Duisburg geschrieben. Da ich schon mal hier bin und wir so nett miteinander plaudern, er schrieb mir... Er könne unter Umständen die Apotheke übernehmen. Ja, das stimmt. Ja, und was sind das für Umstände? Liebe Frau, ich möchte es den jungen Leuten nicht zu bequem machen. Darum bestehe ich vor dem Vertrag auf eine Anzahlung von 25.000. Mhm. Und mein Neffe? Tja, nach meiner Information könnte er die Summe als Kredit jederzeit bei der Bank haben. Und darum habe ich es abgelehnt, ihm diese 25.000 zu geben. Ich schrieb ihm... Um seine Existenz soll er sich gefährlich selbst kümmern. Später, wenn ich nicht mehr da bin, aber noch bin ich da. Ich musste als junger Mensch auch von Pontius zu Pilatus rennen, um die Engelapotheke zu kriegen, von einer Witwe. Und wie viele Aspiranten gibt's für Ihre Apotheke? Manfred und die Tochter eines guten Bekannten. Hm. Wer von den beiden bis zu einem bestimmten Termin die geforderte Summe hinterlegt, macht das Rennen. Wann ist das? Der 31. Juli. Hm. Und wenn beide es schaffen? Würde ich Ihrem Neffen den Zuschlag geben? So im Vertrauen, ich verjuck's mein Geld nicht auf einer Weltreise. Und wenn Freddy es allein tatsächlich nicht schaffen würde, er kriegt das Geld, der Junge. Aber kein Wort zu ihm. Manfred mag sie. Übrigens, für morgen zum Beispiel hat er bei Zilli, unserer Köchin, ihr Lieblingsessen bestellt. Sauerbraten mit Kartoffelklößen. Bist du's, Freddy? Ja, Tantchen. Du schläfst noch nicht. Oh, ich glaube, ich habe eine Spinne gesehen. Also, wenn es noch mehr Spinnen hier gibt, ziehe ich aus und bleib nicht bis zu einem Schützenfest. Aber, Tantchen, das schönste Fest im Jahr. Hier vom Fenster aus kannst du alles beobachten. Oh, hatte ich plötzlich eine Angst, Junge. Bitte schließ das Fenster. Da kommen während der Nacht Spinnen herein. Ach, Unsinn, Tantchen. Spinnen. Möchtest du etwas zur Beruhigung? Vielleicht Valium? Nein, nein. Schon überstanden. Wieso bist du noch so spät auf, Freddy? Ich war noch im Labor. Ah, sag mal, was ist das seit Tagen für ein merkwürdiger Geruch im Haus? Tantchen, du wohnst in einer Apotheke. Ein Geruch nach... ich hab's nach Jasmin. Ja, das ist schon möglich. Er blüht jetzt im Garten unten. Na, nun schlaf gut. Und keine Angst mehr vor Spinnen. Morgen gibt's wieder Sauerbraten. Hallo Schachtel, kommen Sie näher. Wir lernen Sie das Gruseln, wenn's Ihnen noch nicht gegruselt hat. Besuchen Sie Derkoms Geisterbahn. Originell, unerreichten Effekten, einmalig. Sehen Sie Cäsars Geist mit dem Dolch im Rücken. Sehen Sie einmalig den fliegenden Holländer. Verdammt in aller Ewigkeit. Gruseln. Vor dem Abendessen sehen Sie Maria Stuart auf dem Block, wie das Henkersbeil in ihren Nacken fährt. Die Dame? Der Herr? Eine Fahrt? Sausen die Herrschaften einmal durch den Rachen der Hölle? Na, wie wär's jetzt? Tante? Wollen wir es riskieren? Junge, ich habe einen Schwips. Ach, die Hitze. Nein, dann lasse ich auf meine alten Tage. Also, Freddy, was sagst du? Ich riskiere es mit dir. Madame, der Kumsgeisterbahn hat noch keinen enttäuscht. Bitte, die Herrschaften. Tante! Hey, Tante, was ist denn los? Tantchen, komm zu dir und spiel nicht die Tote! Fehlt denn der Dame? Idiot! Den Arzt! Sofort zu Dr. Tantchen und drück los! Der Schreck hat sie umgebracht. Oh, Tantchen! Absatz. Leider konnte der Arzt Dr. Döttinger nur noch den Tod der alten Dame feststellen. Auch die folgende Obduktion im Krankenhaus ergab ein Versagen des Herzens, was unter anderem auch eine Folge der großen Hitze gewesen sein kann. Punkt Absatz. Wie uns der Besitzer der Geisterbahn, Herr Derkum, mitteilte, ist dies bisher der einzige Todesfall, an den er sich überhaupt unter solchen Umständen erinnern kann. Punkt Absatz. Die Tote, die verwitwete Frau Klärchen Hübkes, ist eine Tante des Provisors der Engelapotheke Manfred Hübkes. Herr Hübkes saß während der tragischen Fahrt an der Seite seiner Tante. Die Tote wird in ihrer Heimatstadt Duisburg zur letzten Ruhe bestattet werden. Punkt. Ende. So, Dankeschön. Geben Sie es rüber in den Satz. Ja, und nun zu Ihnen. Ich gratuliere zu dem Bild von Herrn Jungblut. Fotografenglück, Herr Novak. Aber eine Sekunde früher und wir hätten vielleicht die beklagenswerte Dame, wie sie an der Seite ihres Neffen tot aus der Geisterbahn herauskommt. Warten Sie ab, den Pfeffer bringen erst die Ausschnitte und Vergrößerungen. Oh, Verzeihung, ich dachte nicht an die arme alte Dame. Der gute Fotograf denkt zuerst ans Bild. Er ist der Chronist des Lebens. Ja. Ich begreife immer noch nicht, warum Sie uns alarmiert haben, Herr Redakteur. Das ist wieder so ein typisch verkorkster Fall. Ein Fall für Trimps. Oh, ich verstehe nicht, Herr Kommissar. Trimps ist mein Name, bitte. Ach so, ja. Ja, ich kenne das. Wenn die Zeitungsleute eine Sensation riechen, machen sie die Kripo-Mobil, um den dummen Kommissar einmal zu beweisen. Und wen schickt der Chef aufs Land? Trimps. Warum? Weil auf dem Land alles zäh wie Kleister ist, verkorkste Verhältnisse. Ja. Gut. Also nochmal von vorne. Was haben Sie sich gedacht? Herr Kommissar, ich dachte, ich sehe einen Geist, als dieses Bild vor mir lag. Und als ich es mit dem verglich, das wir in der Ausgabe vom Dienstag nach dem Schützenfest brachten, also genauer gesagt am 17. Juli. Bitte, hier ist es. Ja, Und? Dazwischen liegen 6 Wochen. Was soll mir der Vergleich beweisen? Ja, Herrgott, nochmal, Herr Kommissar, kann man denn einen Geist fotografieren? Wie Sie mir sagten, stammt die Fotografie von einer Geisterbahn. Ja. Haben Sie Feuer für meine Zigarre? Bitte? Oh, entschuldigen Sie bitte, natürlich. Bitteschön. Herr Kommissar, die Dame, diese alte Dame hier neben dem jüngeren Mann, Tante und Neffe Hübkes in dem Augenblick fotografiert, als sie aus der Geisterbahn kommen. Sehen Sie, die Tante lacht, sie schüttelt sich vor Lachen. Und ihr Neffe, der macht ein finsteres Gesicht, als hätte ihm die Erbsen verhagelt. Ja, warum darf die Tante nicht lachen? Weil sie tot sein müsste. Nach meiner Darstellung in der Ausgabe vom 17. Juli müsste diese lachende Tante tot sein. Ja, aber das ist doch ihr Problem. Tot oder mindestens ohne Bewusstsein im Koma, im Exitus. Nein, also... Ja, tot oder nahe dran, wie hier auf dem zweiten Bild. Nur 2 bis 3 Minuten später von der gleichen Stelle aus, mit derselben Kamera, von derselben Fotografin geschossen. Ist das sicher? Ja, sicher. Jede Aufnahme ist mit Uhrzeit registriert. Das ist eine sehr gewissenhafte Fotografin. Das Bild mit der lachenden Tante ist eine starke Vergrößerung aus diesem, auf dem die Personen ohne Lupe nicht so genau zu erkennen sind. Herr Kommissar, die Tante lachte, als sie aus der Geisterbahn kam. Sie muss also 2-mal hineingefahren sein. Warum? Weil sie Spaß macht. Ja, warum ist sie dann beim 2. Mal vor Schreck gestorben? Also... Nehmen wir an, sie starb am Schreck. Warum nicht? Ja, Versagen des Herzens nach Meinung der Ärzte. Das ist keine Meinung, das ist eine Feststellung von Tatsachen. Sonst wäre die Tante ja nicht ordnungsgemäß begraben worden. Und wenn ich anfinge, an einer solchen Feststellung zu zweifeln, ich sehe allerdings bis jetzt keinen Grund, dann müsste ich folgerichtig die Leiche exhumieren lassen. Ja, und warum nicht? Die Dame war wie alt? 69 oder 70. Natürliche Todesursache, Herr Nowak. Und wie kam das Bild überhaupt so spät in Ihre Hände? Warum rücken Sie erst jetzt damit heraus? Weil ich das Bild, diese Vergrößerung, erst seit 3 Tagen kenne. Aha. Weil die Fotografin erst jetzt die Vergrößerung machte, weil sie dieses Bild von der lachenden Tante und dem finsteren Neffen für besonders gelungen hält. Übrigens, sie kennt die beiden Personen nicht. Aha. Ja, und ich wähle die Bilder aus für eine Fotoausstellung in der Volkshochschule. Als ich mir eine Packung Panflavin in der Apotheke holte und Herr Hübkes sie mir gab... Erzählten Sie ihm die Neuigkeit, wie? Nein, Herr Kommissar, ich dachte mir was. Und jetzt soll ich feststellen, ob Sie richtig dachten. Dazu ist die Kripo ja da. Gut. Wer kennt das Bild noch? Die Fotografin, ich... Moment, vielleicht doch der Provisor. Ja? Er kam am Tag, nachdem das erste Bild im Tagblatt war, hierher und... fragte nach der Adresse der Fotografin. Die Sie ihm gaben? Ja, natürlich, warum nicht? Warum nicht? Gut. Und ich möchte, dass es vorläufig so bleibt. Die Angelegenheit ist delikat. Ich mische mich ungern in geordnete Verhältnisse. Geben Sie mir die Adresse der Fotografin und besorgen Sie mir wie ein Blitz die augenblickliche Adresse der Geisterbahn. Herr Derkum, bei der Vernehmung nach dem Tod von Frau Hübkes am 15. Juli in Eitelberg auf ihrer Geisterbahn haben Sie den Beamten nicht mitgeteilt, dass die Verstorbene und der Neffe 2-mal gefahren sind. So? Ja, 2-mal. Tja, mich hat ja damals niemand danach gefragt, ob 1-mal oder 2-mal. Warum haben Sie es nicht von sich aus mitgeteilt? Es handelt sich ja nicht um Nasenbluten. Hätte schon Ärger genug, Herr Kommissar. Mann, Sie werden noch mehr Ärger kriegen, wenn Sie mir jetzt nicht alles sagen, was Sie wissen. Hier, ein Foto von Derkums Geisterbahn auf die Minute genau, 2 oder 3 Minuten vor dem Tod der Frau. Erkennen Sie die Personen? Heraus kommt keine tote alte Dame, sondern eine lebendige und lachende. Herr Derkum. Was ist während der 2. Tour in der Geisterbahn passiert? Beim 1. Mal war es ja noch zum Lachen, nicht wahr? Hat Cäsars Leiche mit dem Dolch zugestoßen? Na schön, Herr Kommissar. War eine Spinne. Eine Wette, ich schwör's, Herr Kommissar. Aber der andere, der hat mir ja zugeredet, es wäre alles bloß ein Jux, um der eisernen Tante mal das Fürchten beizubringen. Das hat er gesagt. Ja, sehr wahnsinnig lustig, Herr Derkum. war's die Spinne auch. So ein Monstrum, sechshaarige Beinen, gelben kalten Bauch und Riesenaugen. Ich hab das Monstrum, das hab ich danach weggeschafft. Ich hab's verbrannt. Ja, Beseitigung von Beweismaterial nennt man das. Ja, früher, da hatte ich es ja öfters in geschlossenen Vorstellungen erscheinen lassen. Aber Ehrenwort, ich dachte, es wäre bloß ein Jux gewesen. Habe ich gedacht. Sie haben zwei Vorstrafen. Naja, Pech, ne? Körperverletzung. War mal Ringer. Herr Kommissar, Freistil, Schwergewicht. Ich hätte fast die Olympiade geschafft. Ja, damals, 36. Augenblicklich geht's um groben Unfug mit Todesfolge, Beihilfe. Warum eigentlich sind die Hübkes zweimal durch die Geisterbahn? Ist ja klar, weil... ja, beim ersten Mal, da hat's ja nicht geklappt. Deutlicher? Bei der ersten Tour, da hat nämlich das Nylonseil in der Rolle, wo das Monstrum dranhing. Nicht? Das hat nämlich geklemmt. Kam nicht richtig runter, ins Licht, auf dem Wagen. Ja, alles Tricks, Herr Kommissar. Faul. Ja. Nach dem Schützenfest erschien abends ein Herr bei mir und wollte mit einer Empfehlung von Herrn Nowak die Fotos sehen, die ich vom Schützenfest gemacht hatte. Provisor Hübkes? Ja. Er wollte unbedingt alle Fotos sehen vom Schützenfest und redete immer wieder von seiner so tragisch verstorbenen Tante. Ich hab's heute noch im Ohr. Was haben Sie ihm gezeigt? Die Kontaktabzüge des Films. Das sind diese ganz kleinen hier. Ah ja? Mhm. Welches Bild ist das mit der lachenden Tante? Das hier, Nummer 35. Nummer 36 ist das Bild mit der zusammenlaufenden Menge vor der Geisterbahn. Diese Nummer 36 haben Sie an Hübkes als Vergrößerung überlassen, das Zeitungsfoto. Ja, er gab mir 10 Mark dafür und wollte 10 für jedes weitere geben, auf dem vielleicht seine Tante zu sehen wäre. Hatten Sie am 15. Juli eine Ahnung, was Sie fotografierten? Nein, ich arbeitete mit dem Tele. Das Bild mit der lachenden Tante ist reiner Zufallstreffer. Hier auf dem Kontaktabzug, den auch Herr Hübkes sah, sind Details ohne Lupe kaum zu erkennen. Warum gaben Sie es Herrn Nowak? Weil ich es für gut halte. Sehr gut. Also, außer dem Bild Nummer 36 hat Herr Hübkes von Ihnen kein weiteres erhalten. Ich vertröstete ihn auf die Ausstellung. Wie reagierte er? Er lud mich ein, in seinem Sportwagen einen Ausflug zu machen, wenn die Bilder fertig seien. Kam es zu dem Ausflug? Herr Hübkes ist nicht mein Typ, auch wenn er im Rolls-Royce ankäme. Tantchen hin und Tantchen her. Und dann duftete er nach, ja, ich würde sagen nach Jasmin. Ich weiß nicht, ob es ein Jasmin-Parfum gibt für Herren. Ich auch nicht. Könnten Sie versuchen, Bild Nummer 35 noch weiter zu vergrößern. Ich möchte herausfinden, ob der dunkle Anzug, den Herr Hübkes bei Ihnen trug, derselbe ist wie von der Geisterbahn. Ob da noch Nadelstreifen herauszuholen sind? Ach, versuchen Sie es doch mal, Fräulein, ja? Hat sich Herr Hübkes nach dem Besuch noch einmal gemeldet? Ja, er rief am nächsten Abend noch mal an. Er wollte nicht, dass ein Bild seiner Tante in die Ausstellung käme. Wissen Sie noch zufällig, Herr Apotheker, was die Verstorbene an jenem traurigen Sonntag gegessen hat? Sauerbraten vom Wildschwein. Eine Eisbombe zum Nachtisch. Interessiert ein Kirmesessen die Polizei? Och, Routinefragen, Herr Doktor. Wie viele Personen waren beim Essen zugegen? Ja, 4. Frau Hübkes, ihr Neffe, ich und unsere Haushälterin. Wir haben alle vom gleichen Tisch, vom gleichen Fleisch und von derselben Soße gegessen. Erinnern Sie sich noch an die Kleidung Ihres Provisors? Ein hellbrauner Anzug mit Längsstreifen. Hellbraun? Ja. Haselnussbraun. Was haben Sie vor? Wen verdächtigen Sie? Wollen Sie mein Haus zu einem Mordhaus machen? Die verwechseln die Apotheke mit der Geisterbahn. Wer wurde denn in der Geisterbahn gemordet? Sie riechen ja Gespenster. Bitte nehmen Sie es nicht persönlich. Haben Sie in jenen Tagen in Ihrem Hause außergewöhnliche Gerüche, Jasmin zum Beispiel, wahrgenommen? Benutzte die Verstorbene Jasmin-Parfum? Jasminium nudiflorum oder Floridum? Mein Garten steht voll davon und dem falschen Jasmin, genannt Pfeifenstrauch, Herr Kommissar. Blüht mit betäubendem Duft zum Sommeranfang, gerade als Tantchen Hübkes unser Gast war und ihr Neffe Jasminöl gewann. Ach so. Manfred destillierte Jasminöl im Labor, ein kostbarer Grundstoff für Parfums. Ja, gut. Wussten Sie auch, dass Ihr Provisor zur Zeit des Todes vom Tantchen fast 25.000 Mark Schulden bei der Stadtsparkasse hatte, ein Darlehen zum Erwerb der Apotheke. Aber das Geld war dahin. Weiß der Himmel wo? Manfred? Ist jetzt nach dem Hinscheiden der Tante wieder wohlhabend. Aber ich bin überzeugt, das ist der Zufall, das gibt's im Leben. Manche Tante stirbt zur rechten Zeit. Und hier ist der Destillierapparat. Ja, ja. Ziemlich klein. Eine Apotheke ist keine Chemiefabrik. Verstehen Sie, Herr Hübkes, als Laie denkt man im Zusammenhang mit Apotheke an Gift. Ja, mir geht das so, selbst wenn von Jasmin die Rede ist. Ihr Beruf, Herr Kommissar, färbt ab. Ja, man wird misstrauisch. Zum Beispiel, wenn man das Bild einer alten Dame sieht, die lacht und eigentlich tot sein sollte, auch tot ist. Hier, vertreiben Sie doch bitte mein Misstrauen. Erklären Sie mir alles auf natürliche Weise. Ich mag friedliche Verhältnisse und möchte nicht den Frieden Ihrer Tante stören. Warum werden Sie blass? Ich werde nicht blass. Was gibt's da zu erklären? Aber Herr Hübkes, wir sind doch vernünftige Leute. Tante Klärchen war Diabetikerin. Und an jenem Sonntag hatten wir 30 Grad im Schatten. Es reicht für einen Herzschlag. Bestätigt wurde es danach auch noch durch die Ärzte. Ja, ich zweifle nicht an den Fähigkeiten der Ärzte. Die Leiche wurde von Amts wegen freigegeben, überführt und bestattet. Das ist in Ordnung. Na also, was stört Sie noch? Das fröhliche Gesicht Ihrer Tante. Ein Bericht des Hausarztes in Duisburg, wonach sie ein relativ gesundes Herz hatte. Und das hier. Eine Vergrößerung aus der Vergrößerung. Sie selbst, Herr Hübkes, neben Ihrer munteren Tante. Sie kommen aus der Geisterbahn, sehen Sie, haben den rechten Arm um die Tante gelegt und halten in Ihrer rechten Hand, sehen Sie, etwas, das aussieht wie ein Füller oder ein Kugelschreiber. Das ist wirklich sehr undeutlich. Aber Ihr Gesicht ist, na, unzufrieden. Warum? Es war eine idiotische Dummheit. Wieso? Dass ich diesem Schausteller auf den Leim ging. Sie ihm? Ja, ich kam mit dem Mann am Tag vor der Kirmes ins Gespräch und da bot er mir einen extravaganten Gruseleffekt an. Ein Monstrum, eine Riesenspinne. Und ich dachte, warum sollst du Tante Klärchen nicht mal einen Schreck einjagen? Sie gibt sich immer so forsch. Naja, und beim ersten Mal scheint der Trick nicht geklappt zu haben. Darum auch noch das lachende Gesicht meiner Tante. Beim zweiten Versuch hat's dann geklappt. Tja, Herr Hübkes, das wird Ihnen aber bestimmt ein Verfahren wegen groben Unfugs mit Todesfolge einbringen. Oh, ich werde es überstehen. Aber es klärt einige Widersprüche. Selbst der Tod einer alten, zuckerkranken Frau sollte in Ordnung sein. Andere Sorgen hat die Polizei nicht. Ja. Herr Hübkes, eine Zeit lang kam mir der Gedanke, die Leiche in Duisburg exhumieren zu lassen. Die Jasmin-Geschichte. Sie verstehen. Ich persönlich bin froh, dass es eine Geschichte mit grobem Unfug blieb. Gratuliere. Was hätten Sie schon nach der Exhumierung gefunden? Spuren von Jasminöl? Nicht einmal das. Ich hätte mich blamiert. Ganz recht. Sie hätten eine Leiche gefunden, die an bestimmten Stellen über und über bedeckt ist mit Narben von Injektionen. Ach. Ja, 20 Jahre tägliche Insulininjektionen hinterlassen schon ein paar Narben. Narben? Injektionen? Wie kommen Sie jetzt darauf? Ja, Herr Provisor, das wär's vielleicht. Wozu halten Sie während einer Geisterbahnfahrt in Ihrer rechten Hand einen Kugelschreiber, um Geister zu beschreiben? Ach, Sie spinnen ja. Eine Geisterbahn, ein geldgieriger Schausteller, ein Jux, ein Monstrum, eine kleine Stadt, ein Bridge-Club, jeder kennt fast jeden und darum kein Zweifel an der Diagnose des praktischen Arztes und der Kollegen von der Pathologie. Sie konstruieren ja einen Komplott. Narben, Injektionen, 20 Jahre lang täglich Injektionen, da fällt ein Stich mehr oder weniger kaum noch auf. Man hat sich nicht allein auf die Wirkung des Monstrums verlassen. Vielleicht ist sogar eine junge Dame mit Glück dem Tod entgangen. Ach, Phantastereien! Möglich, Herr Hübkes. Aber bald wird eine ganze Stadt das lachende Gesicht einer alten Dame und daneben das Finstere ihres Neffen sehen können. Auf einer Fotoausstellung. Was? Ja, dieses Bild hier. Sie können selbstverständlich dagegen eine einstweilige Verfügung erwirken, aber dann rate ich Ihnen, auch den kleinsten Zweifel am natürlichen Tod Ihrer Tante ausräumen zu lassen, auf Kosten der Staatskasse, durch Exhumierung und eine neue Obduktion im Gerichtsmedizinischen Institut. Einverstanden? Sonst muss ich als misstrauischer Mensch annehmen, dass das, was wir hier als Kugelschreiber oder Ähnliches erkennen, in Wirklichkeit eine Injektionsspritze ist, bestimmt für die vom ersten Schock gelähmte Tante. Aber bleiben Sie doch hier! Es ist zwecklos, ein Beamter wartet drauf! Ich fasse es nicht, Herr Kommissar. Manfred ist tot. Gift. Wirklich. Ich vermute auf Strychninbasis. Also, wenn es nicht zu dumm wäre, ich würde sagen, es riecht nach Jasmin. Ein paar Sträucher drüben blühen noch. Tödliche Blumen. Zwei Feinde liegen so im menschlichen Gemüte, beständig sich im Kampf. Boshaftigkeit und Güte. Der gleichen Pflanze frisst des Todes Wurm gar bald. Ja, wen meinen Sie? Shakespeare. Tantchen mochte ihn sehr. Und wie wahr? Was verschwendete der Mensch für einen Scharfsinn auf einen sinnlosen Mord? Schade. Sie hörten Geisterbahn, ein Kriminalhörspiel von Werner Helmes aus dem Jahre 1967. Produziert wurde es vom Südwestfunk Baden-Baden. Die Hauptrollen wurden gesprochen von Karl-Heinz Schilling, Robert Michael und Ludwig Thiesen. Tante Klärchen wurde von der berühmten Schauspielerin und Theaterregisseurin Ida Ehre gespielt, die, obwohl sie Jüdin war, die Nazizeit überlebt hatte und die Hamburger Kammerspiele gegründet hatte. Regie führte Peter Michel Ladiges, ein Hamburger.